بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، wir machen weiter mit unserer Unterrichtsreihe mit den 200 Fragen und Antworten zur Aqida von Sheikh Hafid al-Hakimi رحمة الله عليه. Und wir sind bei der Frage 119 angelangt und wir nehmen direkt die Frage 120 mit, da sie zusammengehören. Und zwar geht es da um die Ausbreitung der Blätter, der Bücher. Er sagt, wie ist die Beschreibung der Ausbreitung der Blätter, der Niederschrift steht in Klammern, der Taten im Koran? Und die Frage 120, wie beschreibt die Verteilung, wie beschreibt die Sunna die Verteilung dieser Blätter? Ja, im Arabisch steht Suhuf, Blätter. Damit sind natürlich die Bücher gemeint, die Bücher der Taten, die jeder macht. Jedem seine Taten werden ja aufgeschrieben. Jeder hat zwei Engel bei sich, die das Gute und das Schlechte aufschreiben, die alles aufschreiben, was du tust, was du sagst. Und diese Bücher wirst du dann, dieses Buch wirst du dann am Ende bekommen. Und darum geht es hier. Ja, darum geht es hier. Wie beschreibt der Koran das und wie beschreibt die Sunna das? Er sagt, Allah sagte, jedem Menschen haben wir sein Vorzeichen an seinem Hals befestigt. Und am Tag der Auferstehung bringen wir ihm ein Buch heraus, das er aufgeschlagen vorfinden wird. Und dann wird zu ihm gesagt werden, er steht jetzt nicht da, was sagen wir, dann wird zu ihm gesagt werden, lies dein Buch, du selbst genügst heute als Abrechner über dich. Also wenn du dein Buch siehst, was da alles drin steht, es wird zu dir gesagt werden, lies das, das genügt dir schon, du wirst dir selber schon als Richter genügen, subhanallah. Und er sagt, und wenn die Blätter aufgeschlagen werden, ja, wenn die Blätter aufgeschlagen und das Buch wird hingelegt, dann siehst du die Übeltäter besorgt, wegen dessen, was darin steht. Sie sagen, oh wehe uns, was ist mit diesem Buch? Es lässt nichts aus, weder klein noch groß, ohne es zu erfassen. Sie finden alles, was sie taten, gegenwärtig und dein Herr tut niemandem Unrecht. Ja, natürlich ist das kein Unrecht. Es wird alles aufgeschrieben, aufgezeichnet, aufgenommen, was du getan hast, jemals in deinem Leben, von der Geburt bis zu deinem Tod, alles steht ganz genau detailliert da. Jede Kleinigkeit, jede Tat, die du machst, jedes Wort, das du sagst, jede Sache, die du schreibst, alles wirst du dort wiederfinden. Und wenn du zu den Übeltätern gehörst, auch wenn du nicht zu den Übeltätern gehörst, dann wirst du sagen, wehe mir, was steht da alles drin? Wie viele Sünden wir, subhanallah, zu verbergen haben, wie viele Sünden wir zu verstecken versuchen, das wird alles da drin stehen. Und dann wird zu euch gesagt haben, es genügt dir selber, dass du der Abrechner bist über dich selbst, subhanallah. Und in Hadithen heißt es dann, dass der Gläubige sagen wird, nein, mein Herr, du sollst mir abrechnen, also sinngemäß. Dann sagt er weiter, was nun jemand angeht, dem dann sein Buch in seine Rechte gegeben wird, der wird sagen, ihr da, lest mein Buch. Ja, wenn man es so übersetzen kann, ist okay. Ich glaubte ja, dass ich meiner Abrechnung begegnen werde. Also ich glaubte an die Abrechnung sozusagen. So wird er in einem zufriedenen Leben sein, in einem hohen Garten, dessen Pflückobst herabhängt. Das ist interessant, subhanallah. Gelehrte sagen, jedes Mal, wenn du ein Stück von Obst haben willst, von der Frucht haben willst, dann neigt sich die Pflanze runter, damit du es nehmen kannst. Oder sie ist schon automatisch in deiner Hand, ohne dass du dich irgendwelche Mühen oder Strapazien aussetzen musst. Subhanallah Malik. Er sagt, esst und trinkt als wohlbekömmlich für das, was ihr früher in der vergangenen Tag getan habt. Was aber jemand angeht, dem sein Buch in seine Linke gegeben wird, der wird sagen, oh, wäre mir doch mein Buch nicht gegeben worden und wüsste ich nicht, was meine Abrechnung ist. Also nicht und wüsste ich nichts. Das ist so ein Ausdruck, das sagt man natürlich auch im Deutschen so. Oder hätte ich das bloß nicht gesehen, so ist auch dieser Ausspruch wie, wüsste ich nicht, dass meine Abrechnung ist. Er wusste, aber er hat es verleugnet. Oh, wäre dies doch nur mein Ende gewesen, nicht nützt mir meinen Besitz, also mein Besitz nützt mir nichts mehr, vernichtet ist meine Macht, nehmt ihn und fesselt ihn, wird dann gesagt, hierauf setzt ihn dem Höllenbrand aus, hierauf steckt ihn in eine Kette, deren Länge 70 Ellen ist. Er pflegte nämlich nicht an Allah, den Allgegenwärtigen, zu glauben oder Allgewaltigen zu glauben und nicht zur Speisung des Armen anzuhalten, so hat er hier heute keinen warmherzigen Freund und auch keine Speise auch außer Jauche, die nur diejenigen essen, die Verfehlungen begangen haben. Ja, die Verfehlungen begangen haben. Und er sagt in einer anderen Sura, was nur jemand angeht, dem dann sein Buch in seine Rechte gegeben wird. Es bringt ja alles Beweise um seine Rechte. Und er sagt in derselben Sura, ein paar Verse später, was aber jemand angeht, der sein Buch hinter seinem Rücken gegeben wird. Jetzt sagen natürlich manche, ja, das ist doch ein Widerspruch, okay, Rechte bekommt Rechte, aber hier in einer Seite steht Linke und in der anderen Seite steht hinter seinem Rücken. Wie wird dir ein Buch gegeben hinter deinem Rücken, ohne dass deine Hände da sind? Geht nicht. Deswegen muss irgendeine Hand hinter deinem Rücken sein. Ja, da man, wenn man gut ist, in die rechte Hand bekommt und man sie auch gerne vorne zeigt und das kein Problem ist, wird es wahrscheinlich nicht die rechte Hand sein. So bleibt nur die linke Hand übrig. Der Übeltäter, der Heuchler, der weiß dann, sieht dann die anderen, bekommen das so und er macht dann seine linke Hand nach hinten, versteckt sie und streckt seine rechte Hand nach vorne aus. Und er will sie in seine rechte Hand bekommen, aber das Buch fliegt dann hinter seinen Rücken in seine linke Hand. Und so kann man das Ganze zusammennehmen. Subhanallah. Na, man sagt, das zeigt, wer seine Blätter in seine rechte Hand bekommt, nimmt sie von vorn. Wem sie in die linke Hand gegeben wird, nimmt sie von hinten. Allah möge uns davor bewahren und wir nehmen davor bei Allah Azza wa Jal Zuflucht. Na, und jetzt bringt der Hadith aus dem bezüglich der Blätter. Sagt, diesbezüglich gibt es zahlreiche Hadith, darunter folgender. Einer von euch rückt seinem Herrn in der Weise nahe, dass er sich vor ihm bloßstellt. Dann zeigt er ihm seine Sünde und sagt, also Allah subhanahu wa ta'ala zeigt dir deine Sünde. Und er sagt dann zu dir, kennst du diese Sünde? Er antwortet, ich kenne sie. Ich weiß, mein Herr, ich weiß. Und das macht aber jeder Sünde nebenbei. Kennst du das? Ja. Kennst du das? Ja. Und der Gläubige sagt, ja, ja, ja. Und ist traurig über diese Sache. Und er gibt es aber zu, weil er kann nicht lügen. Er steht vor Allah subhanahu wa ta'ala, demjenigen, der alles weiß. Und er sagt, ja, ja, ja und so weiter. Dann sagt Allah, ich hielt deine Taten im Diesseits verborgen und heute im Jenseits vergebe ich sie dir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Und das ist nur für den Gläubigen. Das ist nur für den Gläubigen, der diese schöne Botschaft bekommt, subhanallah. Er sagt, das Blatt seiner guten Taten wird geschlossen und die Glaubensverweigerer werden vor allen Zeugen gerufen und die Zeugen sagen, das sind diejenigen, die gegen ihren Herrn gelogen haben. Ja, das sind diejenigen, also die Schlechten, die haben gar nicht die Möglichkeit, mit Allah subhanahu wa ta'ala zu sprechen. Subhanallah. Sogar in einer anderen Hadith ist, die viel gesündigt haben von den Muslimen oder die Heuchler vielleicht, Allahu alam. Sie werden auch vor Allah subhanahu wa ta'ala stehen und es wird zu ihnen gesagt werden, hast du nicht das und das und das getan? Und er wird sagen, nein. Und dann wird ihm die Engel gebracht als Beweis. Er sagt, ich kenne die Engel nicht. Und dann wird sein Mund verschlossen und dann werden seine Hände, seine Füße, seine Körperteile gegen ihn sprechen. Subhanallah. Und dann sagt er zu seinen Körperteilen, sogar seine Haut, sagt er zu ihnen, warum? Habt ihr gegen mich gesprochen? Wir sind doch eins. Und die sagen dann, Allah hat uns sprechen lassen und er lässt sprechen, wie er will. Und er hat zu allem die Macht. Subhanallah. Auf jeden Fall sagt er hier weiter, Aisha radiallahu anh fragte den Propheten sallallahu alaihi wasallam, O Gesandter Allahs, wird am Tag der Auferstehung der Liebende an seine Geliebten denken? Er sallallahu alaihi wasallam sagte, O Aisha, in drei Situationen nicht. Bei der Waage, wenn sie schwer oder leicht wird. Beim Fliegen der Bücher, die entweder mit rechten oder linken genommen werden und wenn der Hals aus dem Feuer kommt oder wenn jemand aus dem Feuer frei kommt, frei befreit wird. Den vollständigen Hadith ist bei Ahmed und Abu Dawud überliefert, sowie weitere Hadith. Also es gibt natürlich zahlreiche Hadith darüber, wobei dieser Hadith jetzt nicht authentisch ist, wurde als nicht authentisch eingestuft, subhanallah. Und aber die Bedeutung dahinter ist schon richtig so. Ja, ist schon richtig so, dass die Leute am jüngsten Tag, die werden so beschäftigt sein, die werden sich nicht mal gegenseitig angucken, obwohl sie nackt sind. Und das ist halt die Bestätigung dafür, ein anderer Hadith, wo der Prophet sallallahu sagt, dass wir nackt, barfüßig, unbeschnitten wieder auferstehen werden. Dann sagt Aisha, ja Rasulallah, die Männer gucken die Frauen an und umgekehrt. Sagt der Prophet sallallahu al-amru min dhaik, also die Angelegenheit ist schwerer, ist gewaltiger als diese Sache, also als das Gucken. Subhanallah. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Auf jeden Fall waren das Beweise von Quran und Sunna über die Bücher, über die Blätter, über das, was aufgeschrieben wird. Es wird aktuell was aufgeschrieben. Inshallah ta'ala wird nur Gutes aufgeschrieben. Und die Sachen findet ihr alle am jüngsten Tag wieder. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.